meine, es war das Rote Kreuz. Die haben ja auch immer in Auschwitz inspiziert und die haben ja eine sehr moderne Klinik da festgestellt. Und um die Kranken wurde sich sehr bekümmert, damit sie möglichst schnell wieder gesund wurden. Man kann doch nicht erwähnen, was es nicht gab. Warum wollen Sie denn festhalten an den Gaskammern? Das hängt doch auch damit zusammen, dass man mit Zyklon B das überhaupt nicht machen kann. Das geht nicht. Wir kennen doch das Zusammenstückeln von Bildern. Das ist doch gar keine Kunst. Es war einmal vor langer, weit geraumer Zeit, da waren viele Leute zum Arbeiten bereit. Sie kamen in Lagern, denn Arbeit machte frei. Bordelle, Pools und Kneipen waren sogar dabei. Das Bildchen von den Lagern, von Auschwitz, Birkenau, mein Name Treblinka, Buchenwald, Dachau, Bergen, Belsen, Kulmhof und was noch alles gab. Klar kam es auch mal vor, dass so manch einer starb. Es gab genug zu essen, Behandlung von einem Arzt. Auch gab es Wäschekammern, die füllte man mit Gas. Auch Läuse hatte man entfernt und schnitt ein kurzes Haar. Ob Flöhe oder Parasiten, für alles war da. Das Märchen von den Lagern, von Auschwitz-Birkenau, mein Name Treblinka, Buchenwald-Dachau, Bergen, Belsen, Kulmhof und was noch alles gab. Klar kam es auch mal vor, dass so manch einer starb. In dieser groben Zeit, es war nun mal gewahrsam und keine Herrlichkeit. Manch einer hielt den Druck in Stand, sowas kann wohl geschehen. Drum wurde er nicht gleich verheizt, sondern musste duschen gehen. Das Märchen von den Lagern, von Auschwitz-Birkenau, mein Name Treblinka, Buchenwald-Dachau, Bergen, Belsen, Kulmhof und was noch alles gab. Klar kam es auch mal vor, dass so manch einer starb. Das Märchen von den Lagern, von Auschwitz-Birkenau, mein Name Treblinka, Buchenwald-Dachau, Bergen, Belsen, Kulmhof und was noch alles gab. Klar kam es auch mal vor, dass so manch einer starb. Kein einziger konnte mir sagen, wo die 6 Millionen umgebracht sind. Und dann muss man doch den Mut haben zu sagen, es war eine Lüge.